sie leuchten auf. Lass ich klingen meine Saiten bei dir Mecklenburger Gau. Und wenn Liebe dir verschworen, möcht ich schwören diesen Feind. Bin vor Jahren dein geworden, werde sein noch alle Zeit. Und die Wälder sicher gehen, goldet steht im Feld die Herr. Ewig möchte ich hier leben, gib dich niemals wieder her. Und in Liebe dir verschworen, möchte ich schwören diesen Heid. Bin vor Jahren dein geworden, werd es sein noch alle Zeit. Unsere Ahnen einst bebauten diese Felder, dieses Land, und von Ferne sie hinschauten bis zum weißen Ostseestrand. Und in Liebe dir verschworen, möchte ich schwören diesen Heid. Bin vor Jahren dein geworden, werde sein doch alle Zeit. Doch nach düstern langen Jahren, die du Knecht im roten Druck, wollen wir als letztes Atem dich gestalten Stück für Stück. Und in Liebe dir verschworen, möcht ich schwören diesen Heid. Bin vor Jahren dein geworden, werd es sein noch alle Zeit. Mecklenburg, du seist gepriesen, denn dein Wert ist tausendfach. Niemals darfst du unterliegen, niemals treffe dich die Schmach.